Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Ich bin Leonid. Ich bin Gustavo. Und wir sind hier zusammen mit unseren Gästen Wetzel Blaum von Meine Wikiwelt. Und hi. Hallo zusammen. Und Johannes von, stell dich nochmal vor. Johannes von Philosophie Workout, hallo. Genau. So, wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Unser Thema ist ja bekanntlich die geplatzte Sondierung. Steigen wir also direkt ein. Hallo nochmal an alle, die gerade eingeschaltet haben und zugekommen sind. Fangen wir erst einmal an. Die Frage, die sich alle stellen, was passiert mit Merkel? Fangen wir mit Gustavo an. Also ich glaube, Merkel wird auf jeden Fall Neuwahlen vermeiden wollen, denn Neuwahlen wäre ja das absolute Scheitern. Und ich denke, dass dadurch auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie ihre Laufbahn ad acta legt. Das heißt also, nicht mehr den Parteivorsitz innehaben will und auch nicht mehr Regierungschefin sein will. Das heißt, das, was bleibt, ist erst einmal eine Sondierung mit den Sozialdemokraten. Ich gehe davon aus, dass die Sozialdemokraten trotz möglicher Vermittlungen über den Bundespräsidenten eh sagen werden, wir haben kein Interesse. Und dann bliebe die alternative Minderheitsregierung. Und obwohl die Liberalen jetzt aus den Gesprächen ausgeschieden sind mit den Grünen, gehe ich davon aus, dass die Liberalen schon eher bereit wären, gegebenenfalls eine Minderheitsregierung auch unter Merkel einzurichten, als tatsächlich dann auch eher Neuwahlen zuzulassen. Ich glaube, die allermeisten Parteien wollen keine Neuwahlen. Es ist jetzt auch so, ich las jetzt heute die letzte Umfrage, auch eine Minderheit der Deutschen, auch wenn es eine knappe Minderheit ist, von etwas über 40%, spricht sich für Neuwahlen aus. Das heißt also, sowohl die Mehrheit der Deutschen lehnen Neuwahlen ab oder wären eher dazu geneigt, das möglichst zu verhindern, als auch, denke ich, Merkel. Das heißt, Merkel wird, ich denke, uns dahingehend nicht unbedingt überraschen, aber ich glaube, Merkel hat die FDP nicht ganz aufgegeben und wäre notfalls, um ihre Position aufrechtzuerhalten, bereit, mit den Liberalen eine Minderheitsregierung einzurichten. Okay, machen wir weiter mit Wetzold. Ja, das ist die Frage ist natürlich, die ich mir stelle, bleibt Merkel, wer soll an ihre Stelle treten, ja. Die Fraktion ist ja erstmal, oder auch die CDU, CSU ist ja, hat sich erstmal geschlossen hinter Merkel gestellt und dem Vernehmen nach hat sie ja eigentlich auch eine relativ gute Verhandlungsführung gemacht bei den Sondierungen. Dass es dann letztlich nicht erfolgreich zum Abschluss kam, lag natürlich, wie man sich eigentlich auch schon vorher denken konnte, an sehr weit auseinanderliegenden Positionen, die vielleicht wirklich nicht zu einer stabilen Regierung hätten geformt werden können, aber einfach aus sachlichen Gründen. Also ich sehe ab derzeit noch eigentlich niemanden hinter Merkel stehen, der sozusagen diese Aufgabe übernehmen könnte. Das ist liegt vielleicht auch an ihrem Führungsstil. Wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, dann ist es ja doch so, dass alle Politiker von Format oder die aus ihrem Umfeld sozusagen auch als Nachfolger gehandelt wurde oder zumindest ein erheblicher Anteil von denen dann irgendwo verschwunden sind. Ja, der Wulff wurde sozusagen als Bundespräsident weggelobt etc. So dass ich glaube, dass sie uns erhalten bleiben wird. Ja, da ist so weit, ich ist noch nicht gekommen, dass sie sozusagen jetzt, sie ist natürlich stark angezählt, keine Frage. Aber ich glaube, dass sie noch die Legislaturperiode in ein oder andere Form uns als Bundeskanzlerin erhalten bleiben wird. Okay, Johannes? Merkel ist schwer einzuschätzen. Meistens hat sie halt immer so eine Art Pokerface, Meta-Pokerface, wo wir jetzt gar nicht wissen, wie sie sich verhalten wird. Was Wetzold gerade noch nicht gesagt hat bei seiner Einschätzung, ob er jetzt von einem Neuwahlszenario ausgeht, ob dann nicht klar ist, wer Merkel ersetzen könnte oder ob er von einem weiteren Sondierungsgespräch ausgeht, vielleicht die SPD, dass die SPD das zur Bedingung macht, um nochmal zu verhandeln, okay, dann aber ohne Merkel. Und ja, Merkel hat so ein bisschen das Symbol für andere Parteien. Ich glaube, dass die FDP und SPD Angst davor haben, geschleift zu werden Und dass, wenn jetzt auch mit die Sondierungsgespräche weiter ohne Merkel laufen würden, hätten sie vielleicht eine bessere Chance, also hätte die CDU eine bessere Chance, das Wahlergebnis, was sie ja vor 2 Monaten erreicht haben, einzufrieren quasi, weil jetzt würden sie gerade mal circa 2 Prozentpunkte verlieren, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe. Okay, Leo, wie siehst du das Ganze? Ja, ich glaube, dass sie jetzt tatsächlich, also die beste Variante für sie ist jetzt die Minderheitsregierung, weil ich glaube, die neuen Wahlen wird nichts Besseres bringen. Und ich glaube, die möglichste Variation ist FDP, CDU. Ob es dann machbar ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber irgendwie, ich glaube, am Ende wird Merkel trotzdem bleiben. Sie wird irgendwie eine Lösung finden, wirklich bei der Macht zu bleiben. Aber es wird wahrscheinlich schwierig. Und ich schließe es nicht aus, dass sie das nicht schafft, aber ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass sie das schafft. Und ich weiß nicht, ich kann keine logische oder sachliche Argumentation bringen, aber ich glaube, dass sie das einfach schafft, intuitiv. Ja. Also quasi, weil sie war es halt immer und jetzt irgendwie, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was passieren sollte, sollte sie es nicht sein, oder? Ich glaube, das ist auch so der allgemeine Konsens. Irgendwie, was soll anders sein? Ja, ich glaube, es ist irgendwie, ich weiß nicht, tatsächlich, die größte Frage und die größte Lücke ist einfach der Satz, wer sollte sie ersetzen. Und es gibt, ich sehe außer Linde sehe ich keine wirklich mächtige und machtgierige Personen gerade. Wirklich Leute, die tatsächlich diesen Job wollen. Ja gut, da sind wir auch tatsächlich... Ist jemand der andere Meinung? Philipp. Johannes, ich war bei Philosophie deswegen. Also was man bei von der Leyen sehen kann, ist, dass sie sich immer versucht, sehr präsidial zu geben, sehr ausgewogen zu reden, keine Skandale zu produzieren. Ich glaube, dass sie mehr oder weniger sich als Ersatzkanzlerin sieht, beziehungsweise vielleicht Merkel sie sogar auch als Zögling Ersatzkanzlerin sieht. Und das in dem Fall, wenn Merkel sagt, okay, nach 12 Jahren ist einfach mein Image vielleicht verbraucht, zu viele Leute sind einfach von mir angenervt und ich trete jetzt zurück und wir haben jetzt ein frischeres Gesicht. Das könnte Ursula von der Leyen sein. Ich gebe die Frage jetzt einfach mal komplett an die Runde. Könnt ihr euch Ursula von der Leyen als Bundeskanzlerin vorstellen? Einfach mal frei in die Runde rein. Also ich würde vertreten die Ansicht, dass sie eigentlich das Verteidigungsministerium zu schlecht geführt hat, als dass man ihr dieser Aufgabe zutrauen könnte. Es gab doch unter ihrer Regentschaft einige Probleme in der Bundeswehr, also gerade auch was die Beschaffung anbelangt. Und wo ich mich frage, hat sie die Kompetenz dafür, ne? Und hat sie die Führungsstärke? Das weiß ich nicht. Okay. Also ich sehe von der Leyen auf keinen Fall als Nachfolgerin von Merkel, weil sie einfach, gut, also Wetzold hat schon das Problem angeführt, das Amt der Verteidigungsministerin, sie hat die Bundeswehr katastrophal geführt, das war wirklich von A bis Z eine Katastrophe, ihr Job als Verteidigungsministerin, sie ist auch unbeliebt bei der Basis der Union. Das heißt also, es ist nicht umsonst so, dass tatsächlich, und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass die Junge Union bereits schon einige Personen versucht zu pushen, die gegebenenfalls die Parteispitze, vielleicht ein wenig verfrüht, aber dadurch, dass Merkel ein wenig abgeschliffen ist, tatsächlich vielleicht dann auch die Parteiführung übernehmen können. Der Name, der überall erscheint und auch die Medien scheinen auch diese Figur gewollt oder ungewollt ein wenig zu pushen, ist Jens Spahn. Jemand dazu einen Kommentar? Ja, ich habe Jens Spahn... Ist der wirklich, die Medien wollen ihn tatsächlich pushen, aber ob es realistisch ist, dass er das macht. Und ich sehe ihn jetzt gerade nicht aktiv. Ja, er ist ja relativ jung und ist auch in Anführungszeichen nur Staatssekretär. Naja, Sebastian Kurz ist noch jünger, ich glaube, das ist momentan. Aber ich sehe ihn nicht so. Ist er jetzt aktiv? Eigentlich sollte er jetzt super aktiv sein, wenn er tatsächlich Merkel ersetzen möchte. Und nein, also ich meine, es wäre ein taktischer Fehler, jetzt besonders aktiv zu werden, wenn Merkel dabei ist, vielleicht, ach so, jetzt nicht aufgrund ihres Verschuldens, aber dennoch dabei ist, ihre Position nach und nach in den Sand zu setzen. Das heißt, diese abgebrochenen Koalitionsverhandlungen sind für sie eine Katastrophe. Und jetzt kommt ein Abnutzungsfaktor, unabhängig davon, ob sie eine Regierung bilden kann oder nicht, ob sie es mit einer Mehrheit schafft oder mit einer Minderheitsregierung. Sie ist schon angezählt, wie Wetzel schon gesagt hat. Und ich denke, das hat Konsequenzen. Das heißt also, wenn jetzt Spahn in die Bresche schlägt, das heißt also, wenn er jetzt zu vehement faktisch sich dafür einsetzt, nach und nach Merkel verdrängen zu wollen, wäre es untaktisch, denn das ergeben die Ereignisse für ihn. Das heißt also, die Ereignisse sprechen für sich, die Ereignisse pushen Merkel weg von ihrer Position und er kann dann auch ohne tatsächlich mit einem offenen Konflikt vielleicht dann die Position faktisch durch den Abnutzungsfaktor etwas später übernehmen, ohne dass er tatsächlich einen Bruch innerparteilich erzeugt. Interessant auch zu erwähnen, dass in der letzten Folge Hart aber fair, ich glaube, das war gestern, wurden Zahlen genannt von über 50% Zustimmung des Volkes für Merkel, also die würden Merkel gerne wieder im Amt sehen. Und die Gäste der Jungen Union schienen auch total begeistert von der Tatsache, dass es Merkel ist und ebenfalls nicht Spahn oder ähnliche. Das heißt, ich glaube, auch so jemand wie Spahn hätte das sehr schwer, sich da durchzusetzen. Eure Meinung? Was haltet ihr vom Namen Thomas de Maizière? Das ist der andere, der mir noch einfallen würde. Das ist so eine Art Peer Steinbrück der Christdemokraten. Also ich denke, dass er auch es schwer hätte, eine jetzt als Parteichef der CDU, auch als Bundeskanzlerkandidat, wenn es zu Neuwahlen käme und Merkel abtreten würde, tatsächlich auch eine komfortable Mehrheit zu erlangen. Ich glaube nicht. Ich denke nicht, dass die Ergebnisse auch mit de Maizière als Kanzlerkandidaten der Union viel anders aussehen als im bereits absolvierten Wahlgang. Ja. Dennis, man hört dich nicht. Oh, ja, genau. Ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade schon Thomas de Maizière angesprochen haben, gehen wir auf eine andere Person, die wahrscheinlich gar keine Chance mehr hat. Also der größte Verlierer der gesamten Nummer war nicht nur Merkel, sondern die CSU bzw. Seehofer. Wie ist da eure Meinung und Haltung dazu? Seehofer ist ein Zombie. Seehofer ist schon faktisch Vergangenheit. Seehofer hält sich jetzt nur noch, weil offensichtlich niemand die jetzt gescheiterten Verhandlungen für die Bildung einer Bundesregierung stören wollte. Und der Seehofer, das ist eine Frage von Wochen wahrscheinlich nur, bis er dann tatsächlich die CSU-Spitze abgibt. Ja, wenn er in Bayern angezählt ist, kann er nicht als Bundeskanzlerkandidat ins Gespräch gebracht werden. Das geht nicht. Also das... Man muss sich da schon im Land qualifizieren, wenn man sozusagen in die Bundespolitik in so ein Amt will. Da muss das Land wirklich 100% hinter dem Kandidaten stehen und er hat zurzeit einen sehr schwierigen Stand in der CSU. Also das ist unrealistisch in meinen Augen. Da finde ich auch, Thomas de Maizière hätte mehr Chancen. Also der hat ein Profil, wo er ja noch gerade keine Niederlagen oder Fehler gesammelt hat in meinen Augen. Also das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass Merkel, so wie es mir vorkommt, sich mit Personen umgibt, die sozusagen ihr nicht gefährlich werden können. Und das Problem ist, dass die dann auch nicht unbedingt das Format haben, um sie zu beerben. Ja, das ist schon es ist immer das Problem von zu autoritärer Führung, dass sozusagen das unmittelbare Umfeld von so einer sehr autoritären Führungsperson im Grunde genommen, ja, ich würde mal sagen, Lakaien auf hohem Niveau sind, aber die dann letztendlich nicht die Fähigkeit haben, sozusagen das Erbe wirklich anzutreten. Das ist ein Problem. Das hat es in der Geschichte auch schon öfters gegeben. Johannes, wie sieht es da bei dir aus? Das sehe ich genauso. Also da würde ich Wetzel zustimmen. Also Merkel hat, oder es hat sich so ergeben, dass zum Beispiel Politiker wie Merz ganz aus der Politik ausgetreten sind und jetzt irgendwie für Unternehmen arbeiten, die vielleicht auch Bundeskanzlerqualitäten gehabt hätten. Ich kenne sie nicht so genau. Jemand wie Seehofer ist halt auch stark beschädigt. Wenn Merkel jetzt ein bisschen ihm nachgegeben hätte und hätte gesagt, okay, hey, komm, Höchstgrenze. Aber sie hat bei Seehofer immer gesagt, ja, Seehofer, du darfst es gerne mit der Höchstgrenze einfordern, aber letztendlich wird es nicht so werden. Also sie hat auch Seehofer mit dem Sandpapier langsam sein zerkratzt, sage ich mal, sein Image zerkratzt. Also da um sie herum kann eigentlich keiner wirklich glänzen. Was für eine Dynamik sie da einsetzt oder welche Prozesse sie da einsetzt, damit das erreicht werden kann, weiß ich auch nicht genau, aber es hat sich so zumindest so ergeben. Okay, Leo, wie siehst du das? Moment, ich glaube, dass so mit der Umgebung von Merkel ist, ja klar, das ist ein Problem. Ich glaube nicht, das ist ein Problem von der Autorität, vom autoritären Stil. So autoritär ist Merkel auch nicht. Ist natürlich kein Diktator, aber sie ist einfach zu lange in der Macht und alle Leute, die da sozusagen für sie gefährlich sein konnten, sind weg, aber weil sie einfach zu lang ist. Und im Laufe der Zeit bildet die Umgebung so oder wird so gebildet, so friedlich oder so neutral. Ja, es ist natürlich... Es ist natürlich Frage der Nachfolge, wie ich das schon gesagt habe, aber ich weiß nicht, ob Thomas de Maizière das machen könnte. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wirklich. Das ist, und Seehofer auch. Ja. Das heißt, ich frage jetzt nochmal an die Runde: Seht ihr alle denn gemeinsam und geschlossen Merkel als die nächste Bundeskanzlerin? Ja, wie ich gesagt habe, glaube, sie schafft das wieder. Irgendwie und leider, ja. Wie sitzt der Rest? Hat irgendjemand Widersprüche? Glaubt jemand, dass Merkel es diesmal nicht sein wird? Also die SPD könnte noch irgendeinen tollen Kandidaten, den wir alle noch nicht kennen, so wie Macron auch erst kurz vorher dem Wählern quasi vorgestellt wurde. Wenn die SPD jetzt so einen richtigen Power-Wahlkampf macht mit irgendeinem jungen Gesicht, dann haben die auch eine Chance, eine große Koalition zu bilden mit dem Bundeskanzler von der SPD. Also was ich mir noch vorstellen könnte, ist irgendein Unionslandesregierungschef. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass jemand aus dem Land kommt, der dort relativ gut dasteht. Mir fehlt jetzt ein bisschen ganz der Überblick, aber das könnte ich mir noch vorstellen. Aber am Bund sehe ich eigentlich niemanden. Ja, Hamburger Bürgermeister vielleicht. Ich habe den Namen Thomas irgendwas. Schulz. Schulz, ist der Schulz? Nee, Schulz ist was anderes. Oder, nee, ich meine den Bürgermeister von Hamburg aus SPD. Ja. Olaf Scholz. Olaf Scholz, genau. Olaf Scholz. Nicht Schulz, Scholz. Scholz. Obwohl er natürlich Probleme mit G20 hatte. Aber so riesig war das nicht, glaube ich. Okay, dann kommen wir zu dem Thema, worauf wahrscheinlich auch die meisten warten, was auch im Thumb so ein bisschen angekündigt wurde. FDP und Lindner. War seine Reaktion abzusehen? War das alles reines Kalkül? Oder war das vielleicht sogar ein riesiger Fehler? Ich würde sagen, wir fangen mit Wetzold an. Ja, also ich meine, wenn sie sich verweigert hätten, das wäre natürlich... Das hätte sie ziemlich beschädigt, das ist ganz klar. Das heißt, sie sind auf diese Sondierungen eingegangen und man raunt ja so ein bisschen, dass sie es nicht wirklich ernst gemeint haben. Dafür fehlen mir so ein bisschen die Anhaltspunkte. Ich weiß nicht, wie man zu diesem Schluss zum Teil kommt. im Grunde genommen hat Lindner das ja auch angekündigt, dass wenn er sozusagen keine breite Basis sieht für eine gemeinsame Regierung, dass er dann sich auch mit der Opposition zufrieden gibt. Das hat er auch schon vor den Sondierungen klar zum Ausdruck gebracht. Und so gesehen würde ich seine Haltung dann schon als konsequent sehen, dass er eben sagt, ja, wenn das eine Regierung wäre, in die ich nur mit großen Bauchschmerzen reingehen kann, dann ist es vielleicht einfach die falsche Regierung. Und was er, denke ich, auch zu Recht fest gesagt hat, ist, dass wenn es schon bei den bekannten Themen so schwierig ist, sich zu einigen, was ist dann erst bei den Themen, die möglicherweise jetzt noch gar nicht bekannt sind? Ja. Und ganz ehrlich, CSU, Grüne und FDP in einer Regierung, da ist auch sehr viel Wunschdenken, dass man sich das wirklich funktionierend vorstellen kann. Also vor der Bundestagswahl, vor dem Ergebnis, hätte man das für völlig utopisch gehalten oder würde man wahrscheinlich sagen, das kann nie klappen, ja. Jetzt muss es klappen und da ist natürlich auch das Wunschdenken da, ja, dann sollte es auch irgendwie möglich sein, aber wahrscheinlich sind einfach die Differenzen einfach doch zu groß, dass alle Beteiligten damit eigentlich unzufrieden sind. Und das ist natürlich eine denkbar schlechte Voraussetzung, um Land zu modernisieren. Genau, du hast ja uns einen Ausschnitt quasi mitgebracht, wo Lindner das, ich glaube, das ist genau ein Monat her, kann das sein? Das war bei Markus Lanz. Ich würde das eben kurz einspielen, ja, wenn das für euch alle okay ist. So, seht ihr es alle? Ja. Ich kenne das und bewundere das sehr, was du geschafft hast. Aber ich kann das nicht wirklich glauben, wenn du sagst, wenn das scheitert, dann gehen wir einfach in die Opposition. Du hast gerade am Anfang selbst gesagt, wie verlockend das ist, vor allen Dingen für dich wahrscheinlich verlockend ist, wo du so lange jetzt gestrampelt hast, gestalten zu können, ein Ministerium vielleicht führen zu können oder was auch immer. Dass du jetzt dann so sagst, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, dann gehe ich in die Opposition. Das fällt mir schwer zu glauben. Ja, aber ich kann dir das Rätsel auflösen. Ich glaube, dass die wichtigste Ressource in der Politik nicht Macht ist, Herr Lanz, sondern Respekt, Glaubwürdigkeit, Berechenbarkeit. Und gerade weil die FDP das mal verloren hat, weiß ich, wie kostbar das ist. Und wenn man in eine Regierung eintreten müsste und davon viel preisgeben müsste, dann würde ich sagen, nein, ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Schau mal, ich will gerne. So. Ja, das war ja eine klare Ansage, oder? Ja, also ja. So gesehen kann man ihm sagen, dass er zumindest seinen Worten treu geblieben ist. Er hat auch gesagt, er will noch 30 Jahre weiter Politik machen und wenn er jetzt so einen Wendehals macht, dann hat er einfach sein wichtigstes und größtes Kapital verspielt für seine nächsten 30 Jahre. Ne? Ich meine, wie gesagt, er hat's quasi angekündigt und das Thema ist ja auch, er hat es erwähnt, FDP war schon mal an der Macht, sie haben ihre große Position verloren und wir alle erinnern uns an Schwarz-Gelb. Was das für ein unglaubliches Erfolgserlebnis war, vor allem für Gelb. Und ich glaube auch, dass er das auf jeden Fall vermeiden möchte. Mhm. Gustavo, wie siehst du das? Also, sagen wir es mal so, ich denke, dass, also ich war nicht überrascht, als Martin Schulz direkt nach der Wahl sagte, wir machen nicht mehr mit. Nach dem Wahlergebnis konnte es für die SPD nicht mehr in einer großen Koalition funktionieren. Und die SPD wird hart bleiben und nach wie vor dann auch wenn sie jetzt wieder von allen Parteien aufgefordert wird, vielleicht wieder diese Option anzubieten, eine große Koalition, wird sie nicht mehr eingehen wollen. Das heißt also, das, was passierte, ist, dass die anderen Parteien, und das ist, glaube ich, auch, sagen wir mal, eine ungewohnte Situation für die bundesrepublikanische Geschichte gewesen, dass klare Mehrheitsverhältnisse für eine politische Ausrichtung und jetzt als Überbau konservativ, liberal, progressistisch oder sozialdemokratisch, dass in diesem Überbau es keine Konstellation gab, die tatsächlich aus der Ideologie heraus eine Regierung hätte bilden können. Und deswegen waren so, im Rahmen dieser Gespräche waren ja die Grünen der Fremdkörper im Rahmen dieser Koalitionsgespräche. Und FDP und Grüne haben halt nun mal zugesagt, weil sie faktisch auch keine Alternative sahen, Neuwahlen zu verhindern. Das war der erste Grund. Der zweite Grund ist vielleicht dann auch im Falle der entsprechenden Politiker, auch wenn das auch jetzt nicht Heilige sind, vielleicht dann auch noch die Idee, wir sind es vielleicht den Staatsbürgern oder der Nation schuldig, es uns zumindest die Mühen zu geben, eine Koalitionsverhandlung zu initiieren. Das hat man jetzt getan. Jetzt ist die Frage, ob die Grünen und die Liberalen, genauso wie die Union, davon ausgingen, dass tatsächlich daraus sich eine stabile Regierung, die 4 Jahre hätte halten können, gebildet hätte. Gerhard Schröder hat einige Tage, bevor die Verhandlungen, diese Koalitionsverhandlungen scheiterten, und er muss es ja wissen, weil er auch mit den Grünen koaliert hat, schon bereits gesagt, wenn eine solche Regierung tatsächlich jetzt in Anführungsstrichen jetzt nicht unbedingt wieder erwarten, aber vielleicht doch zustande kommt, hält sie keine 4 Jahre. Und das war auch mein Eindruck. Das heißt also, wir haben jetzt auch im letzten Stream zur Bundestagswahl uns dazu geäußert, und ich habe auch gesagt, dass ich die Befürchtung hätte, dass wenn es so eine Jamaika-Regierung kommt, sie keine 4 Jahre hält. Dass es nicht einmal zur Regierungsbildung kommt, hätte ich wahrscheinlich auch nicht erwartet. Ich würde aber sagen, im Falle von Lindner hätte er nichts dagegen gehabt, wenn Merkel, denn das war, glaube ich, sein Kalkül, wenn Merkel die Grünen so zurecht hätte stutzen können, dass die Parteiprogramme der anderen Parteien nicht da so stark darunter gelitten hätten, eine Regierung hätte bilden können. Das heißt also, es ging darum, es setzte vielleicht mehr auf Merkel als zurecht Stutzer der Grünen. Und das ist offensichtlich gescheitert. Und es gibt dann noch, jetzt ist es so, dass die FDP vielleicht anstatt einer Jamaika-Koalition mit sehr verhärteten Fronten in Bezug auf die Grünen das eigene Programm leichter theoretisch durchsetzen könnte in einer Minderheitsregierung mit der Union unter Tolerierung eines Teils der Sozialdemokratie und siehe da auch der AfD in Fragen der Steuerpolitik, in Fragen der Energiepolitik und in Fragen der Migrationspolitik. Und die AfD, wir kommen später auch dazu, hat bereits schon dieses Kalkül mit eingefasst und gesagt, wir würden das in diesen Bereichen auf jeden Fall tolerieren und eine Minderheitsregierung unterstützen. Ich denke, das treffe dann auch auf einige Teile der Sozialdemokratie zu. Und aus der Sicht ist es so, dass wahrscheinlich sich die FDP gesagt hat, wir verlieren mehr von unserem Programm in einer Regierungskoalition mit den Grünen als in einer Minderheitsregierung, die von anderen Parteien im Bundestag mitgetragen wird. Und das heißt also, das ist eigentlich der beste Weg, einen Großteil des eigenen Parteiprogramms in eine Regierung zu tragen. Und ich denke, dass Lindner auf eine Minderheitsregierung unter Tolerierung der SPD und der AfD setzt. Gegenmeinung oder jemand, der was dazu hinzufügen wollen würde? Man darf halt nicht vergessen, die Grünen sind jetzt die einzige Partei, die mit Merkel koalieren kann, die es noch nicht erlebt haben, wie ihre Wahlergebnisse richtig in den Keller sausen, nachdem sie eine Regierungszeit mit Merkel verbracht haben. Und deswegen sind sie auch nicht die Partei, die jetzt ausgeschieden ist aus den Sondierungsgesprächen. Also es ist jetzt könnte ein Grund sein. Ja, aber ich glaube nicht, dass die SPD sich für eine Minderheitsregierung hergibt, denn das würde ja doch ihrer Intention, nämlich nicht sozusagen in der Oppositionsrolle gesund zu profilieren, doch ein Stück weit zuwiderlaufen. Also es wäre dann zwar keine offizielle Regierungsbeteiligung, aber sie hätte doch dann ein Stück weit eine staatstragende Funktion und könnte sich dann eben nicht so ihr Profil schärfen, wie sie es vielleicht gerne wollen würde, um sozusagen wieder auf die Beine zu kommen. Umgekehrt glaube ich nicht, dass sich die Union auf eine Regierung einlassen würde, die von der AfD geduldet wird. Das glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Sodass schon die Lage relativ verfahren ist aus meiner Sicht. Also ich persönlich glaube, dass es Neuwahlen geben wird. Und dann muss man diskutieren, was dann noch möglich, was dann noch für Möglichkeiten gibt, auch wenn das Ergebnis nicht viel anders ausfallen dürfte. Ja, also Neuwahlen sind auch, denke ich, die Ultima Ratio. Aber gehen wir davon aus, denn ich denke, dass die meisten die Mehrheit der Parteien, die im Bundestag nach den letzten Wahlgang vertreten sind, genauso wie die momentan noch eine Mehrheit der Bevölkerung, auch wenn es knapp ist, sich gegen Neuwahlen eigentlich ausspricht. Das ist zwar die Ultima Ratio. Jetzt ist es so, dass ich gehe davon aus, dass die SPD auch zum Teil bereit wäre, in bestimmten Ressorts Entscheidungen einer Minderheitsregierung so zu tragen, dass eine Tolerierung der AfD nicht der ausschlaggebende Faktor wäre. Und da sehe ich auf jeden Fall in Bezug auf bestimmte Schlüsselressorts eine Kooperationsmöglichkeit einer konservativ-liberalen Minderheitsregierung mit den Sozialdemokraten. Und das sehe ich im Bereich zum Beispiel der Steuerpolitik, der Energiepolitik, Verkehrspolitik, Europapolitik. Und das sind Kernaufgaben. Es könnte hier und da vielleicht gerade in diesem strittigen Thema Migration zu Reibereien kommen im Parlament. Aber ich denke, im Großen und Ganzen, in der Mehrheit der Schlüsselressorts einer Bundesregierung, wären die Sozialdemokraten, selbst wenn sie nicht als Oppositionspartei in der Lage, tatsächlich sich dann mit den Regierungsparteien zu arrangieren und bestimmte Entscheidungen mitzutragen, und so, dass Minderheiten gefunden werden könnten im Bundestag. Und das wäre für die FDP, und darum geht es ja, die Ausgangsfrage ist, was ist am besten für die FDP, wäre es vielleicht sogar viel leichter, auf der Ebene das eigene Parteiprogramm komplett, wenn nicht komplett, zumindest größtenteils durchzusetzen oder aufrechtzuerhalten, als in einer Koalition, auch wenn sie mehrheitsfähig wäre, mit den Grünen. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage an den Raum, und zwar, was glaubt ihr denn, was eine effizientere Regierung wäre? Eine Minderheitsregierung oder eine Regierung aus drei oder eine Koalition aus drei Parteien, die überhaupt nicht zusammenpassen, wie halt Schwarz-Gelb-Grün? Kann jeder das Wort? Also es gibt ja zwei Formen von Effizienz. Einmal, dass man möglichst viel verändert, und dann vielleicht das, dass man, wenn es wirklich notwendig ist, noch eine Entscheidung finden kann. Minderheitsregierungen sind wahrscheinlich recht schnell dabei, wenn es jetzt zum Beispiel bei terroristischen Aufkommen, dass man dann irgendwie die Polizei Gesetze verändert, dass sie besser gegen Terror vorgehen können. Aber wirkliche Umstrukturierungen der Steuern und so, das ist wahrscheinlich eher möglich, wenn man drei Parteien zusammen vereint. Wer zollt gerne auch? Ja, also gut, da müssten wir vielleicht ein bisschen die Details der Sondierungsgespräche kennen. Ich glaube trotzdem, dass in einer bunten Mehrheitskoalition man letztlich doch möglicherweise besser ins Ziel kommt. Eine Minderheitsregierung ist halt schon sehr schwierig. Da muss man sich im Grunde genommen für jedes Thema neue Bündnispartner suchen und ist immer den Erpressungsversuchen nach ausgesetzt. Und die Gefahr ist dann sehr groß, dass keine kohärente Politik zustande kommt. Also es ist ja doch so, dass wenn man irgendwo ein Regierungsprogramm hat, müssen die verschiedenen Programmpunkte ein Stück weit aufeinander abgestimmt sein, spätestens dann, wenn es um die Frage geht, wie das alles bezahlt werden soll. Und wenn man dann sozusagen in jedem Politikfeld sich andere Verbündete suchen muss, dann denke ich, wird es ziemlich schwer, irgendwie eine kohärente Politik zustande zu bringen. Also das ist aus meinen Augen das schlechteste mögliche Szenario, weil ich mir nicht recht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Also ich habe heute gesehen, irgendwie, ich glaube, auf dem Twitter-Account vom ZDF wurden so Beispiele von Minderheitsregierungen genannt. Und es waren aber vor allem auch Landesregierungen, und da ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil die Bundesländer ja ein deutlich schmäleres Aufgabenbudget haben. Insbesondere müssen sie auch nicht international operieren, müssen keine Außenpolitik führen, und auch gerade eine Minderheitsregierung, die auch eine Außenpolitik betreiben soll, das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Okay, Gustavo, wie sieht es bei dir aus? Gustavo, wie hast du noch einen Gedanken dazu? Das scheint gerade offline. Leo, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich weiß nicht. Die Frage, was ist dann schlechter? Ja, beides schlecht. Ich stimme Johannes zu, es kommt darauf an, was das Ziel ist, was dem Land gut ist. Ja, ich meine, vielleicht könnten wir dann besprechen, was eigentlich momentan in Deutschland beziehungsweise in Europa zu tun ist. Und dann könnten wir besprechen, welche Konstellation dafür besser wäre. Ja gut, aber ich glaube, das würde das Gesamte eher sprengen. Dann wollen wir einfach mal von vermeintlichen Gewinnern reden. Also wer ist tatsächlich profitiert? Überall. Aber Dennis, bin ich hier zu hören? Ja, du bist hier zu hören. Okay, das heißt also zum Thema Minderheitsregierung. Also nur zwei, drei Sätze. Dann können wir auch, denke ich, zum nächsten Punkt, weil ich denke, dass da noch zwei, drei Punkte auf jeden Fall noch besprochen werden müssten in der Zeit, die uns noch bleibt. In Bezug auf die Minderheitsregierung, auch in Bezug auf internationale Beziehungen. Ich denke, dass im Falle der Europapolitik jetzt zum Beispiel selbst eine Minderheitsregierung auf jeden Fall mit der Unterstützung einer Minderheitsregierung, auf jeden Fall durch die Sozialdemokratie, dass die Sozialdemokratie mit an Bord wäre bei einer Minderheitsregierung, wenn es um Europapolitik geht, in Bezug auch auf eine Minderheitsregierung, die aus Union und FDP gebildet werden würde. In Bezug auch auf zum Beispiel Verteidigungspolitik und Entwicklungspolitik, denke ich, dass auch die Sozialdemokraten und auch in Bezug auch auf Entwicklungspolitik die Grünen auf jeden Fall mit an Bord wären und die Minderheitsregierung unterstützen würden. Die Einzigen, die vielleicht damit nicht ausscheren würden, weil sie Anti-NATO sind, wären jetzt zum Beispiel die Linken in Bezug auf Verteidigungspolitik, im Fall auch der Russlandpolitik vielleicht dann auch noch die Linken, in Bezug auf einige Aspekte der Europapolitik sicherlich die AfD, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass in den meisten Bereichen der Außenpolitik Finanzwirtschaft, also Weltwirtschaft, NATO, Europäische Union, Beziehungen zu Russland, Entwicklungshilfe, Beziehungen zu China, die BRIC-Staaten, G20, in all diesen Schlüsselfeldern der Außenpolitik würde auch eine Minderheitsregierung auf jeden Fall genug Aktionsradius verfügen durch eine Unterstützung der Sozialdemokraten und auch der Grünen. Okay, ich glaube, da mit dem Thema sind wir dann, glaube ich, auch langsam mal durch. Jetzt ist, wie gesagt, wie ich gerade schon überleiten wollte, reden wir über die angeblichen oder vermeintlichen Gewinner dieses gesamten Chaoses. Die AfD präsentiert sich seit dem Zusammenbruch der Sondierungsgespräche als quasi die heimlichen Gewinner des Gesamten und sehen sich schon in den Neuwahlen um einige Punkte steigen. Wie seht ihr das? Wir haben tatsächlich eine Umfrage, die hat der Spiegel gestern und heute durchgeführt mit 5044 Befragten, also das ist schon statistisch relevant. Und da hat die AfD genau 1 Prozentpunkt dazu gewonnen, also nicht wirklich viel, aber wirklich verloren hat die CDU. Die hat nämlich nochmal 3% weniger und liegt damit bei 29%. Die SPD verliert auch 1% im Vergleich zur Bundestagswahl. Und die FDP gewinnt allerdings, also man könnte mutmaßen, allein auf Basis dieser jetzigen Ergebnisse, und die FDP kann ja im Hintergrund auch selbst Umfragen in Auftrag gegeben haben, die FDP hat 2,5% dazu gewonnen im Vergleich zur Bundestagswahl. Also ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um vielleicht sogar die Verhandlungen aufzukündigen, weil sonst sagen sie, die FDP hat auch 3 Monate lang verhandelt und nichts ist bei rumgekommen. Jetzt ist gerade noch so der Moment, wo man sagen kann, okay, wir haben genug Zeit gegeben, aber wir tun jetzt nicht so, als wenn wir zusätzlich was verlängern. Also FDP und gewinnt am meisten, AfD gewinnt 1%, die Grünen gewinnen auch 2%, also ja, sogar 3%. Also da gibt es einige Gewinner, und Union und SPD sind die Verlierer. Ja, man muss das relativ sehen. Relativ Gewinner. Ja, die AfD hatte ja, hat ja auch einige, mit einigen Problemen zu kämpfen. Also das Petri-Manöver sitzt ja der Partei doch noch ein Stück weit in den Knochen. Das kann sie jetzt vielleicht ein Stück weit kompensieren. Auch bei der Linken, die haben ja zurzeit auch ziemliche interne Probleme, also unglaubliche Grabenkämpfe in der Partei, stehen zurzeit auch nicht sehr gut da, sodass sowieso eigentlich alle Parteien, wenn man so will, ein Stück weit angeschlagen sind. Und Gewinner, also der einzige wirkliche Gewinner war vielleicht in dem Fall tatsächlich die FDP. Ja. Die Grünen, gut, die wie es gerade bei den Umfragen sich herausgestellt hat, können auch dazu gewinnen. Dass die Union in so einem Szenario natürlich zu den Verlierern gehört, ist ja offensichtlich. Ich meine, Merkel war die Verhandlungsführerin, die es letztlich nicht geschafft hat, hier ein Bündnis zu schmieden. Natürlich ist sie dadurch beschädigt und damit natürlich auch die ganze Partei. Okay, das ist auf jeden Fall ganz klar. Das heißt, ihr seid der Meinung, dass die AfD quasi gerade eigentlich hoch pokert und quasi dieses Gewinn projiziert. Naja, ich meine, wenn man zu sehr die Schadenfreude sich anmerken lässt, macht man vielleicht auch nicht gerade den besten Eindruck. Ne? Also das, so wird es zumindest so ein bisschen kolportiert in den Medien. Ne? Genau, und das, Verzeihung, so zuerst. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Bei der FDP würde das ja auch schon in die Koalitionsverhandlungen eigentlich mit einfließen müssen. Das ist ja in Merkels Hinterkopf, wenn sie die Verhandlungen nicht zufriedenstellend abschließen kann, dann kommt es dazu, dass, also das ist ja nochmal ein zusätzliches Verhandlungsgewicht für die FDP und darum vermute ich eigentlich, dass man trotzdem als FDP jetzt nicht die Verhandlung abbrechen müsste, es sei denn, es gäbe wirklich ernste Probleme bei der Aushandlung der Ziele. Aber ist es dann nicht auch so, dass das Wahlprogramm oder die Hauptschwerpunkte der AfD zum Beispiel auch von der AfD und zum Teil auch von der CDU übernommen wurden? Es gab halt auch häufiger das Gerücht, auch diese Gedanken, dass die FDP Angst vor der AfD hatte, dass sie ihnen quasi die liberalen Wähler wegnimmt mit einigen Programmpunkten, sodass sie sehr viel aus dem AfD-Programm inkorporiert haben. Gustavo vielleicht? Ja, also in Bezug auf die AfD, Johannes hat ja schon bereits erwähnt, dass sie erstaunlicherweise im Gegensatz zu dem, was ich erwartet hätte, von Neuwahlen weniger profitieren würden als andere Parteien. Also die großen Verlierer werden bei Neuwahlen wieder mal die großen, ich würde fast schon sagen, ehemaligen Volksparteien, also Sozialdemokraten und Union. Das heißt aber trotzdem, dass die AfD, unabhängig davon, welche Szenarien sich bilden, dennoch ihre Ziele als radikale Opposition, denn das war das, womit sie angetreten sind, erreicht hat. Das heißt also, sie hätten dann bei einer Minderheitsregierung, ob die Minderheitsregierung es will oder nicht, ob sie die Stimmen der AfD braucht oder nicht, immer die Möglichkeit sozusagen mitzuargumentieren, wir sind zwar radikale Opposition, aber die Regierung, wir agieren trotzdem mit über die Legislative und beeinflussen so auf Höchstmaß die Exekutive. Das ist das erste Szenario. Das zweite Szenario in Bezug auf die AfD wäre dann bei Neuwahlen, denn selbst wenn die AfD nicht viel zulegen würde, wären die Neuwahlen tatsächlich auch zum Teil auch ein Resultat ihrer Präsenz im Bundestag. Denn es war ja die AfD, die die Mehrheitsverhältnisse derartig durchgewirbelt hat im deutschen Parlament. Das heißt, so oder so, jetzt ausgehend von dieser Radikal-Oppositionshaltung von Gauland, denn das ist ja der Unterschied gewesen zwischen Gauland und Petri parteiintern. Petri, als sie noch Mitglied der Partei gewesen ist und im Parteivorstand war, sprach sich aus, okay, wir bereiten uns vor auf eine möglichst schnelle Beteiligung bei einer möglichen Regierungsbildung mit einer bestimmten Annäherung vor allem an die Union, während Gauland gesagt hat, wir sind eine radikale Oppositionspartei. Und so oder so, auch wenn sie jetzt nicht viel zulegen, hat die AfD in beiden Szenarien erreicht, was sie erreichen wollte. Das heißt also, Sie sind zumindest jetzt auf einer Metaebene in Bezug auch auf Ihre Rolle in der Legislative, denke ich, die Gewinner. Sie haben erreicht, was Sie erreichen wollten. Sie haben also das politische System Deutschlands dahingehend gelähmt, dass Sie der ausschlaggebende Faktor gewesen sind einer Tolerierung einer Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Das ist schon erstaunlich. Jetzt muss man natürlich fragen, denn das ist ja natürlich dann auch eine Idee, wie sich die Linke entwickelt. Denn theoretisch könnte jetzt durch das Scheitern von Jamaika bei Neuwahlen vielleicht wieder Rot-Rot-Grün eine Alternative sein für die Bildung einer Regierung nach Neuwahlen. Und das hängt davon ab, wenn die Grünen jetzt zulegen, wenn die Linke zulegt und die SPD einigermaßen stabil bleibt und das zulasten der Union. Denn ich glaube, die Union würde, denke ich, etwas mehr verlieren als die Sozialdemokraten oder wäre der größte Verlierer wahrscheinlich bei Neuwahlen, könnte tatsächlich Rot-Rot-Grün wieder nach Neuwahlen eine Alternative sein. Also da muss ich widersprechen, das halte ich, solange die AfD über 10% haben wird, halte ich das allein rechnerisch für unmöglich. Da müsste die FDP ganz massiv verlieren oder müsste die Union auch so fast schon im zweistelligen Bereich verlieren, damit es rechnerisch möglich ist. Ja, stopp, aber vielleicht auch als Minderheitsregierung toleriert von der Union. Ich meine jetzt das umgedrehte Szenario einer Minderheitsregierung. Denn man muss natürlich auch sehen, was mit Merkel passiert, wenn es zu Neuwahlen kommt. Ich weiß nicht, ob Merkel bleibt und ich weiß nicht, was dann tatsächlich mit der Union passiert. Auch wenn sie jetzt nicht viel verliert, verlöre sie ihre Galionsfigur mitunter vielleicht. Ja, hat einer von euch noch was dazu hinzuzufügen? Wetzold, wie sieht's aus? Bist du okay mit der Antwort? Ja, also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Minderheitsregierung rot, rot, grün, das wäre schon, müsste ja schon deutlich linkes Profil auch haben. Das würde natürlich auch dem eher linken Flügel in den Grünen, bei den Grünen Aufschwung geben, ja, Auftrieb geben. Da müsste die Union, glaube ich, ganz schön viele Kompromisse eingehen. Ich glaube nicht, dass das die Basis der Union mitmachen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal, wie soll ich sagen, was soll sie dann machen? Bei der Union, denke ich, wäre in so einer Situation mit einer linken Regierung eher eigentlich die natürliche Reaktion, wieder sich auf die konservativen Werte zu konzentrieren und nicht sozusagen eine linke Politik mitzustützen. Daran kann ich nicht glauben. Ja, die Frage ist auch, kann die CDU überhaupt noch konservativ? Selbst wenn sie es versucht, wird man es ihr abkaufen? Oder ist, denn ich meine, jetzt wie sie quasi alle Punkte der Grünen angenommen hat, wird man es denen einfach nicht abkaufen. Aber mittlerweile sieht die FDP konservativer aus als die CDU. Ja, stimmt, da hast du recht. Also ich sehe auch, dass die FDP sozusagen das, was zwischen AfD und Union gefühlt klafft, also da, wo es sozusagen auch Frauke Petri ja hin will mit ihrem neuen Projekt, dass auch Christian Lindner im Grunde genommen auf diese Position im politischen Spektrum ein Stück weit schielt. Und er hat sich ja auch dadurch, dass er und nicht die CSU die Verhandlung abgebrochen hat, was vielleicht eher zu erwarten gewesen wäre, hat er sich da auch ein Stück weit genau in diese Richtung positioniert. Ja. Also das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich, dass die AfD durch ihre Präsenz im Parlament, dadurch, dass sie auch von sich aus koalitionsunwillig ist und für potenzielle Koalitionspartner, und da gibt es eigentlich nur einen, ja, und nämlich die Union, es gäbe keinen anderen potenziellen Koalitionspartner, tatsächlich Mehrheiten fast unmöglich macht. In Bezug auf Rot-Rot-Grün, gut, konservatives Profil, ja, aber ich denke, dass in einigen Punkten tatsächlich, auch wenn die Regierung, ich denke, da hätten wir das gleiche Problem, eine solche Regierung würde auch als Minderheitsregierung nicht lange halten. Das heißt also, ausgehend von der Konstellation, die sich ergibt, mit der AfD im Parlament, Und wenn trotz Neuwahlen die Verhältnisse sich nicht ändern, sehe ich keine großen Alternativen als eine irgendwie geartete Minderheitsregierung. Denn ich denke, dass die FDP nach Neuwahlen, wenn die Ergebnisse, selbst wenn die AfD 1% zulegt, die Grünen 1 oder 2% und die AfD vielleicht auch, die CDU und die SPD jeweils sich einigermaßen auf dem Niveau halten, dass dann die FDP nach Neuwahlen sagt, okay, jetzt versuchen wir es nochmals. Ich denke nicht, dass das passiert. Also ich sehe nach Neuwahlen zwei mögliche Szenarien. Das eine ist, sollte die SPD deutlich besser abschneiden, tatsächlich wieder eine große Koalition, dann allerdings mit einer deutlich gestärkten SPD. Ja. Vielleicht ist sie dann auch in einer stärkeren Verhandlungsposition, auch gerade wenn Merkel angezählt sein sollte. Und das zweite ist, Jamaika 2, allerdings unter anderen Vorzeichen, das heißt mit einer möglicherweise deutlich gestärkten FDP, die dann tatsächlich deutlich mehr Impulse setzen kann. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, aber ich meine, die Streitpunkte in Bezug auf FDP und CSU, das heißt, man darf man auch nicht vergessen, und Grüne, blieben die gleichen. Und das Dilemma bliebe das gleiche. Es ist, denke ich, in einigen Punkten unlösbar. Energiepolitik, Steuerpolitik und zugleich dann auch Migrationspolitik. Darum ging es ja. Auch wenn jetzt die FDP auch, Bildung hat die FDP jetzt auch erwähnt. Und da widerspricht das Programm, also das Reformprogramm für das Bildungssystem der FDP eigentlich der Intention der CSU, die natürlich dann auch in Bayern eine gewisse Autonomie aufrechterhalten will in Bezug auf die Bildungspolitik, dass die Probleme blieben die gleichen. Das heißt also, die würden auch nach Neuwahlen weiter bestehen in Bezug auf diese drei Felder. Bildung, Steuern, Migration. Und da gibt es keine Vereinbarungsmöglichkeit nach Neuwahlen. Es wäre dann absurd. Und wir haben jetzt gesehen, nach Neuwahlen, zumindest so laut Prognosen, würde sich relativ wenig bewegen in Bezug auf die Anteile der verschiedenen Parteien. Das heißt also, ich denke nicht, dass es zu einer zweiten Jamaika-Koalitionsrunde käme, auch nach Neuwahlen nicht. Und dann hätte ich denke, dass die Union stärkste Fraktion auch mit Verlusten bleiben würde nach Neuwahlen. Und es gibt nicht viele mögliche potenzielle Koalitionspartner. Und die Frage ist, ob die SPD das macht. Und ich sehe die Sozialdemokraten, das wird jetzt auch wieder scheitern. Die Sozialdemokraten werden ja wieder kontaktiert werden, um vielleicht, damit es nicht zu Neuwahlen kommt, vielleicht doch noch eine große Koalition. Sie wird das auf keinen Fall machen. Sollte es zu Neuwahlen kommen, das, was die SPD dadurch gegebenenfalls gewinnen könnte, ist einfach zu gering, als dass dann tatsächlich die SPD sagen würde, jetzt gehen wir gestärkt in Verhandlungen mit Merkel, falls Merkel bleibt oder mit der Union. Wir bleiben beim gleichen Problem, auch bei Neuwahlen. Ich bin ein bisschen ratlos, das heißt also, das Einzige, was ich sehe, ist, und ich denke, das wäre die logischste und die gesündeste Lösung, momentan ausgehend von den politischen Realität, von der politischen Realität Deutschlands, wenn sich eine Minderheitsregierung von Liberalen und Konservativen bildet, in bestimmten Ressorts toleriert von den Sozialdemokraten und anderen Fraktionen im Bundestag, denn ich sehe keine andere rationale Lösung, die das Dilemma auflöst. Also ich würde noch mal einen anderen Gedanken reinwerfen wollen, was die Haltung der SPD anbelangt. Vielleicht braucht die SPD die Zeit, bis zu einer Neuwahl zu folgender Erkenntnis. Sie interpretiert ja das Ergebnis als eine schwere Niederlage. Ja, da kann man aber insofern ein Fragezeichen machen, als man auch sagen kann, die Zeit der großen Volksparteien ist einfach um. Es wird nie wieder die Zeit eines Willy Brandts kommen. Ja, die Zeit ist um und das ist sozusagen nicht eine schwere Niederlage. Es ist einfach eine Zeitenwende, was die Parteienlandschaft in Deutschland anbelangt. Und so gesehen wird sie sich langfristig damit einrichten müssen, und wenn sie zu dieser Erkenntnis kommt, dass das einfach jetzt nicht eine individuelle Niederlage bei dieser Wahl ist, sondern dass das, wenn man so will, der Zeitgeist ist, dann fallen vielleicht auch die Widerstände gegen eine große Koalition. Ja gut, dann ich glaube, das leitet eigentlich ganz gut in die in eine der Zuschauerfragen, und zwar von Georg Drache. Warum lässt die CDU nicht den Nachwuchs wie Glöckner oder Spahn von der Kette? Wenn sie, denn gerade ist Merkel angeschlagen. Was ist der Grund, warum diese Leute, die eventuelle Hoffnungsträger sind, was ist wohl der Grund, dass diese nicht, so wie er es sagt, von der Kette gelassen werden? Jemand eine Vermutung? Vielleicht erst für den nächsten Wahlkampf, sobald der neue Wahlkampf wirklich beginnt und die keine Aussicht mehr auf Verhandlungen sind. Heute war ja im Ablauf ein Treffen mit dem Bundespräsidenten Steinmeier und somit kann man heute noch nicht vom neuen Wahlkampf sprechen und das wird dann wahrscheinlich von wem wird das eigentlich angekündigt wird, dass wieder Wahlkampf ist, weiß ich auch noch nicht, von wem Neuwahlen angekündigt werden, wahrscheinlich vom Bundespräsidenten. Ja, der Bundespräsident, ja. Und dann wäre es eigentlich der Zeitpunkt für ein neues Team, Kompetenzteam für die nächste CDU-Regierung vorzustellen, also potenzielle CDU-Regierung. Ja, ich denke auch, also gerade die Gespräche, die wir jetzt führen, in ähnlicher Art werden die natürlich auch hinter den Kulissen in der Politik geführt. Es werden jetzt Szenarien durchgespielt, es werden Namen durchgespielt, wer in welcher Position, und da das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das wirklich sortiert hat. Und dann kann es natürlich schon sein, dass wir in ein, zwei Monaten neue Gesichter auch sehen werden. Also es wäre ungesund, wenn es nicht so wäre, ein Stück weit, ne? Leo, wie siehst du das Ganze? Warum ist Julia Glöckner und Spahn quasi sitzen auf der Reservebank? Ja, weil alle quasi gute Positionen besetzt sind. Das ist ganz logisch. Ich glaube, das ist alles besetzt und die Leute wollen freiwillig nicht weg. Und Spahn an sich und Julia Klöckner an sich sind sie nicht sozusagen aktiv genug oder positioniert genug, um wirklich einen Kampf zu starten. Ja, ist halt so. Und deswegen gibt es dieses Problem mit dem Generationswechsel. Aber ich glaube, das ist immer so. Der Generationswechsel läuft nie reibungslos. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die heutige junge Generation ist einfach zu passiv. Ja, aber ich denke aber, dass es ein anderes Problem gibt, denn es gibt in Deutschland ja auch die Tradition, dass Personen, die eine größere Partei, jetzt im Falle der SPD oder CDU oder CSU, als Kandidat anführen für eine Bundestagswahl, bereits auf irgendeine Art und Weise mehrheitlich bereits schon zumindest ein Bundesland regiert haben. Das heißt also, wenn man sich die Bundeskanzler anschaut, also Merkel war dann eine Ausnahme, aber die meisten Bundeskanzler oder die meisten Kandidaten, selbst wenn sie unterlegen waren bei einer Bundestagswahl von SPD oder der Union, haben bereits schon im Vorfeld entweder ein Bundesland regiert als Ministerpräsident oder waren zumindest bereits schon Minister in ein Bundeskabinett. Jens Spahn ist weder das eine noch das andere gewesen. Das heißt also jetzt im Falle der jungen Riege der Union ist das Problem, dass diese politische Tradition, es gibt ja diesen Ämterlauf, ja, auch in Deutschland, der Tradition ist bei den beiden großen Parteien, dass das jetzt bei den potenziellen Nachfolgern, das betrifft nicht nur die CDU, sondern auch die Sozialdemokratie, einfach dieser Tradition nicht gerecht werden und keine bedeutenderen Ämter inne hatten. Und das ist das, was zumindest bei den älteren Wählern ein bisschen anstößig wirkt, bewusst oder unbewusst. Was sind das für Leute? Woher soll ich sie kennen? Wo haben sie bereits eine Regierungsverantwortung getragen, auf das ich dann ungefähr einschätzen kann, was mich erwartet? Bei den jüngeren Wählern, denke ich, ist das jetzt nicht so wichtig. Da geht es ja, weil diese Tradition da vielleicht keine geringere Rolle spielt. Ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied in Bezug auf die Wahrnehmung des Politikers je nach Alter. In Bezug auch auf die Entwicklung der Sozialdemokratie, das, was Wetzold erwähnte, die Sozialdemokratie sollte sich gegebenenfalls dann auch bereits schon damit abfinden, dass das Konzept einer Volkspartei im Grunde genommen schon passé sei, in Deutschland, vielleicht auch in Europa. Es gibt dann sicherlich, da gebe ich Wetzold recht, eine Entwicklung in bestimmten anderen europäischen Staaten, die das untermauern. Das heißt also, sonst wäre Macron kein Präsident in Frankreich geworden. Sonst wäre auch ein Berlusconi in Italien kein Präsident, Ministerpräsident geworden, wenn die Christdemokraten in Italien nicht untergegangen wären, wobei Italien ein Sonderfall ist, weil sie ja untergingen, vor allem aufgrund ihrer engen Beziehung zur Mafia und die Korruptionsskandale. Im Falle Deutschlands sehe ich das aber nicht so und ich denke nicht, und das ist das Ausschlaggebende. Es kann sein, dass es diese Entwicklung vielleicht auch in Deutschland, dass diese Entwicklung auch in Deutschland kommt, dass auch diese Erkenntnis vielleicht auch innerhalb der Sozialdemokraten in Deutschland auch plötzlich dann durchsetzt mit einem Personalwechsel, mit einer Verjüngung der Partei. Aber wir sprechen hier von einem Terminplan, der sehr engmaschig ist, also jetzt auch in Bezug auf die Zeiträume, die in Frage kämen, in Bezug auch auf die Bildung einer potenziellen neuen Bundesregierung. Und ich denke nicht, dass wenn jetzt es zu keiner Regierungsbildung kommt, und ich denke, dass wenn es zu Neuwahlen kommt, dann wird das relativ früh passieren, spätestens im Februar oder März, denke ich mal, 2018, wenn wirklich alle Stricke reißen, dass bis dahin innerhalb von Monaten, also bis März 2018, tatsächlich sich diese Erkenntnis, falls sie richtig sein sollte in Bezug auf die Entwicklung von politischen Parteien in Deutschland, sich in der Sozialdemokratie durchsetzt. Unabhängig davon, wie die Ergebnisse nach Neuwahlen wären. Das ist das Problem, das ich sehe. Okay, Gustav, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, deswegen, ich wollte noch mal schnell ein paar andere Fragen dran nehmen, bevor wir für heute Feierabend machen. Ich fange einfach mal von unten an. Es gibt eine Frage direkt an Gustavo und Leonid. Ich würde euch bitten, einfach nur in ein, zwei Sätzen zu antworten, damit wir noch ein paar durchkriegen. Und zwar, wie hoch schätzt ihr das Potenzial der AfD, von Migranten gewählt zu werden? Geht da noch was? Zuerst Leo. Ich verstehe nicht ganz die Frage, sozusagen, geht da noch was? Ich meine, gibt es... Im Sinne von, werden Sie dann dementsprechend, werden Sie von Migranten gewählt? Gibt es da noch, wird der Prozentsatz der wählenden Migranten sich erhöhen? Ich glaube, so ist das gemeint. Wenn nicht, korrigiere mich gerne. Okay, ja, nur schwer zu sagen. Meint er die Neuwahlen oder meint er die Wahlen in 4 Jahren? Er meint natürlich die Neuwahlen. Die neue, ja, mir ist es schwer zu sagen. Aber ich glaube, generell würden die Neuwahlen AfD was bringen. Sie werden davon profitieren. Und es kann auch sein, dass sie auch mehr Stimmen der Migranten bekommen werden. Ich glaube schon, dass die Neuwahlen schon, bei den Neuwahlen wird die Bevölkerung schon aktiver werden. Oder? Ich glaube, Gustavo, wie siehst du das? Also ich denke, das hängt sehr stark auch von verschiedenen Faktoren ab. Das heißt also, wenn man die Migranten sagt, es gibt diesen Oberbegriff, aber das ist eine sehr diffuse, sehr heterogene Bevölkerung, die Migranten in Deutschland aus verschiedensten Kulturräumen. Das heißt also, ich denke, dass in Bezug, wir haben auch als Smalltalkers dazu auch uns hier und damit beschäftigt, vor allem auch Personen mit osteuropäischem Migrationshintergrund neigen vielleicht eher dazu, die AfD zu wählen. Das heißt also, da gibt es sicherlich größere Potenziale für die AfD. Jetzt ist es natürlich so, dass die AfD, dass der AfD angelastet wird, eher außereuropäische Migration abzulehnen, genauso wie vielleicht dann auch bestimmte in Konflikt zu stehen mit bestimmten Konfessionsgruppen, sagen wir es explizit, mit dem Islam. Das heißt, da sehe ich weniger Potenzial bei Personen, die religiöse oder praktizierende Muslime sind. Nicht unbedingt bei Migranten, selbst wenn sie aus islamischen Ländern stammen und seit in erster, zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben und sich eher mit konservativen Werten identifizieren als mit dem Punkt, okay, wie verhält sich die Partei in Bezug auf die Religion, die derjenige, die faktisch die Kultur prägt, ist der Person, die aus dem Kulturraum stammt, aber derjenige, die doch zeitgleich nicht praktizierender Muslim ist. Das heißt also, ich sehe bei europäischen Migranten auf jeden Fall ein Potenzial. Das bezieht sich auf Migranten aus, also die in Deutschland lebenden Migranten aus Südeuropa, aus Osteuropa, und das sind sehr viele. also innereuropäische Migranten, sehe ich immer ein sehr starkes Potenzial. Das waren auch hauptsächlich die Migranten, die AfD gewählt haben, und das nicht so knapp. Fast ein Drittel der AfD-Wähler waren Migranten. Bei außereuropäischen Migranten... Okay, Herr Bestauber, ich glaube, das reicht langsam. Danke. Wie gesagt, wir wollten es ein bisschen kürzer fassen, damit wir noch ein paar Fragen drankommen. Aber auf jeden Fall, die Position wurde angenommen. Ich glaube, ich hoffe, die Frage wurde jetzt hinreichend beantwortet. Gehen wir dann einfach nur direkt durch, weiter. Und zwar gab es noch eine Frage. Ich glaube, die wurde noch mal ein bisschen spezifiziert, nochmal verkürzt. Kann Merkel noch Mehrheiten garantieren? Das würde ich dann direkt an den Johannes weitergeben. Wie siehst du das? Kann Merkel diese Mehrheiten garantieren? Ich persönlich glaube es tatsächlich, es gibt noch einen festen Kern, der Merkel, egal was ist, wählt, aber ich glaube, das geht auch langsam zu Ende. Es gibt hier eine Umfrage, die zur Bundestagswahl 2017 durchgeführt wurde, also vor wenigen Monaten von der ARD, und da steht halt, 78% der Wähler der CDU wählen sie aus Überzeugung. Das heißt, die bleiben Merkel erhalten. Aber wenn das jetzt scheitert, also ich vermute, dass sie halt mit dieser Konstellation keine Mehrheit wahrscheinlich herstellen wird. Also ich gebe mal 60%, dass es jetzt scheitert, wir Neuwahlen bekommen. Und nach den Neuwahlen wird sie dann nochmal 3% weniger haben. Also wird es noch schwieriger. Und vielleicht hätte die CDU tatsächlich mit einem anderen Spitzenkandidaten mehr Chancen, der ähnlich viel Vertrauen genießt. Dann bei der AfD zum Beispiel ist es so, dass 61% sie aus Enttäuschung gewählt haben und nur 31% aus Überzeugung. Ich würde jetzt vermuten, dass die Enttäuschung über die anderen Parteien vielleicht noch zugenommen hat, jetzt wo diese sich nicht zusammen, falls es zu Neuwahlen kommt, dass sie sich nicht geschafft haben, sich zusammenzuraufen. Okay, Wetzold, wie siehst du das? Du müsstest den Ton anmachen, sorry. Wetzold, wir hören dich nicht. Du, da ist ein... So, okay, ja, jetzt bin ich da, oder? Da, sorry, war ein Fehler, mein Fehler. Ja, kann sie noch Mehrheiten garantieren? Nein, wie wir sehen, kann sie ja nicht mehr garantieren. Das haben wir ja eben gerade gesehen. Ne? Also eine Mehrheit für eine Jamaika-Koalition hat auch sie nicht garantieren können. Ne? Ihr politischer Stern ist im Sinken begriffen. Ich denke, das kann man allgemein feststellen. Die Frage ist, ob sie es noch bis zum Ende einer kommenden Legislaturperiode schafft. Das ist, denke ich, auch ihr persönliches Ziel gewesen. Danach, denke ich, da ist der Konsens relativ groß, muss auf jeden Fall ein Nachfolger, eine Nachfolgerin aufgebaut werden. Nein, also so gesehen kann sie keine Mehrheiten mehr garantieren. Trotzdem bin ich, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich über 50% ist, dass sie auch noch die nächste Legislaturperiode durchregieren wird. Dazu ist ihr Stand innerhalb der Union einfach noch viel zu gefestigt. Ja, ist auf jeden Fall eine klare Antwort. Und wir haben noch eine Frage, die zwar überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber vielleicht verlassen wir dann damit auch quasi diese sehr, sehr zum Teil hitzige, aber auf jeden Fall sehr interessante Diskussion. Und zwar, was sagt ihr dazu, dass der Twitter-Account von dem Rassisten Tarek Tesfu gehackt wurde? Kennt ihn zufällig jemand von euch, der nicht bei Smalltalkers ist? Also Hannes Wetzold sagt euch, glaube ich, nichts, oder? Sagt mir doch, nichts, Tarek Tesfu ist doch der einer von Funk, so ein... Genau, er hat quasi einen, er hat ein Outlet bei Funk, der bekommt sehr viel Kritik, sehr viel Hass ab, ob gerechtfertigt oder nicht, ist jetzt hier nicht das Thema. Das Ding ist, gerade wurde wohl alle seine Accounts gehackt, also ich glaube Twitter, Instagram, YouTube, auf YouTube wurden alle seine Videos gelöscht, sein Twitter-Account wurde komplett gelöscht. Ich glaube, ich kann das für uns alle beantworten, dass diese Nummer an sich eigentlich ziemlich mies ist. Also sowas, unabhängig davon, ob du diese Person magst oder nicht, oder ob du seiner Meinung nicht zustimmst, ist dieses Löschen, ist dieses Hacken und Löschen ein absolutes No-Go. Dazu hat auch Sally ein Video gemacht. Ich persönlich teile seine Meinung, denn bei uns gilt immer noch Redefreiheit, und nur weil du jemanden nicht magst, hast du noch lange kein Recht, so weit zu gehen. Ja, also da brauchen wir gar nicht lange reden. Ich meine, das ist jemand, der das macht, was würde der machen, wenn der Regierungsmacht hätte, ne? Also. Ja, sehe ich ähnlich. Gustavo, Leonid, vielleicht auch Hannes, einfach nur kurz irgendeine Meinung dazu, zum allgemeinen Hacken vielleicht dann auch. Ja, allgemein zum Hacken habe ich natürlich kann ich nur euch zustimmen. Das ist natürlich No-Go. Und das, was mit Tarek passiert ist, ist da auch No-Go. Aber ich glaube, das zeigt einfach, dass diese Diskussion dass Diskussion auf YouTube immer härter wird, immer sozusagen heißer wird. Und wirklich zu solchen Situationen führt, die schon mit Gesetz nicht kompatibel sind. Und ich frage mich, wie es sich weiterentwickelt, wenn es so laufen wird, wie jetzt ist. So, meiner Meinung nach, politische Kampf auf YouTube, wie er sich weiterentwickeln wird. Ob dieser Kampf irgendwann mal in Offline kommt. Das ist die Frage. Und ja, und was das alles für uns dann später bedeuten wird. Das ist die Punkte, die mich gerade interessieren. Aber dass da gehackt wurde, ist natürlich sehr schlimm. Hannes, wie siehst du das? Also auch allgemein hacken von, ich sag mal, kontrovers angesehenen Personen. Ich glaube, das fasst das am besten zusammen. Ich kenne diesen speziellen Fall nicht. Mir ist doch eingefallen, ich kenne Tarek vom Sehen und von seinem Kanal her. Man weiß natürlich nie, ob das auch eine Inszenierung ist. Da kriegt man natürlich viel Aufmerksamkeit, wenn der eigene Kanal gehackt wird. Aber das wissen wir nicht. Das können wir nur behaupten. Genau. Und solange es da keine Organisation oder keine Menschen sagt, ich war's, kann es eigentlich jeder gewesen sein. Und es kann auch jemand sein, der einfach den Gegnern von Tarek ein schlechtes Bild verkaufen möchte. Also da kann es ja unendlich viele Gründe geben, warum das jetzt passiert ist. Ich bin dafür, dass man, so wie wir das hier jetzt machen, das ist genau das, was passieren, was die Stütze der Demokratie ist. Ich möchte uns jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber dieser Austausch von Gedanken und der Zuschauer bzw. Wähler entscheidet dann, wer von uns jetzt die besten Argumente gebracht hat, wem man glauben kann und wer Sinn ergibt. Das ist der Prozess, der ablaufen soll und nicht Leute zu hacken, Leute zu zensieren. So läuft Demokratie nicht. Und man muss auch mal Folgendes sagen. Jemand, der auch ein Gegner von Tarek Tesfu ist, wenn er dann sowas macht, macht er ihn ja zum Opfer. Was bringt ihm das? Also der bekommt von den überwiegenden Menschen, Mehrheit der Menschen, die das erfahren, da wird er eher Solidarität und Mitleid bekommen, als dass er Unterstützung für die Tat bekommt. So gesehen ist das ebenso sinnlos wie irgendein Terrorismus, der wirklich die politischen Verhältnisse ändern will. Also genau, das meine ich auch, abgesehen davon, ob es von Tareks Gegner gemacht wurde oder von Tareks Fans gemacht wurde. Ich sehe, dass sich die Situation eskaliert ein bisschen. Ja, man darf auch Folgendes nicht vergessen. Ich meine, das ist zwar alles digital, aber es kann trotzdem auch die Lebensgrundlage des Menschen dranhängen. Und das einfach mutwillig zu zerstören, ist schon ganz schön inhuman, muss man sagen. Also man kann ja den Leuten anderer Meinung sein, aber deswegen muss man nicht die Grundlage dafür zerstören, dass die sich Brötchen kaufen können, ja? Absolut, sehe ich genauso. Gustavo, wie sieht es bei dir aus? Hast du da noch eine Meinung zu, Ja, ich meine, natürlich ist es verwerflich, wenn jemand gehackt wird. Ich stimme auch Sally zu in seinem Urteil. Das heißt also, dass es, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber man sollte doch auch im Diskurs fair bleiben. Das heißt, es ist ja so, Reaktion erzeugt Gegenreaktion, das ist immer so. Wer ist dann als nächstes? Wer wird dann als nächstes gehackt? Das kann auch dann plötzlich einen vermeintlichen Gegner von Funk oder von Tarek treffen. Das heißt also, wenn jetzt bereits zu solchen Mitteln gegriffen wird, finde ich das überspitzt. Es ist unangebracht. Und da gibt es auch nicht viel weiter zu sagen, als dass das eine vollkommen verwerfliche Tat ist. Klar. Ja, und es wird natürlich dem Staat letztlich den Vorwand dafür geliefert, alles zu kontrollieren, anonym Zugang zum Internet völlig unmöglich zu machen, etc. Also das liefert ja auch Vorwände für eine Überwachungsstaatspolitik. Ne? Ja, absolut. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass wir uns in dem Punkt komplett einig sind, was auch schon wieder ganz lustig ist. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für die netten Fragen, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dennis, Dank an die, Dennis, ja. ich habe noch eine Frage, vielleicht kurz beantworten wir kurz, weil unser Zuschauer, dieser Affe ist Faschist, hat diese Frage zweimal gestellt. Vielleicht kurz sagen wir Ich dazu, was weiß nicht. dazu. Na gut, dann machen wir es nochmal ganz kurz. Eine Antwort von jedem von uns. Ich lese mal kurz vor. Wird Frauke Petri genauso in der Versenkung verschwinden wie Lucke? Würde eine Petri-Partei die AfD ansatzweise gefährden? Ich persönlich würde sagen, erste Frage, ja, wahrscheinlich sogar sehr schnell. Und nein, wird sie nicht, beziehungsweise ihr Abgang war der AfD schon gefährlich genug. Also noch mehr Schaden kann sie nicht mehr anrichten. Ich gebe es einfach weiter von mir aus, von rechts nach links. Also zuerst Wetzold. Also ich glaube auch, dass sie den ähnlichen Gang wie Lucke gehen wird. Sie hat, muss man klar sagen, ihr Ansehen stark beschädigt, weil man natürlich davon ausgehen muss, dass sie bereits vor der Bundestagswahl genau diesen Plan letztlich ausgeheckt hat, mit ihrem Mann zusammen das so zu machen. Ich finde, sie hat es auch strategisch nicht wirklich geschickt gemacht. Wenn sie diesen Weg hätte gehen wollen, hätte sie wenigstens vielleicht ein Jahr im Parlament auch noch mit der AfD sitzen sollen, um dann irgendwo eine möglichst dramaturgisch geschickten Abgang zu wählen. Das wäre von der Dramaturgie hier in ihrem Sinne viel besser gewesen. Jetzt ist sie einfach, ist sie wie jemand, der, die, steht sie wie jemand da, der vor allem sich selbst als Programm hat und auch so jemand wie die AfD dann in den letzten Jahren nur noch benutzt hat. Und das ist, wie gesagt, Linda hat das ausgesprochen, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit, das ist das größte Kapital eines Politikers. Und das hat sie doch in erheblichem Maße verloren. Und deswegen glaube ich, dass sie persönlich scheitern wird. Ihr Projekt an sich sozusagen eine bundesweite CSU zu gründen, das würde ich durchaus für erfolgsversprechend halten, aber da bräuchte es eine andere Person. Okay, Johannes? Ja, die Frage ist, ob sie außerparlamentarisch, wenn es jetzt neue Wahlen gibt, das noch genauso gut kann, als wenn sie im Parlament gesessen hätte. Da hätte sie eine gewisse Gravitas gehabt. Wenn es jetzt zu Neuwahlen kommt, dann hat Petri auch, also ich stimme da Wetzel zu, sie hätte vielleicht ein Jahr warten sollen oder zumindest bis die Regierung gebildet ist. Und abwarten, ob es Neuwahlen gibt, weil jetzt gibt es Neuwahlen, dann ist sie nicht mehr im Parlament, dann ist sie einfach nur keine Abgeordnete mehr, sie einfach nur eine Parteineugründerin, so wie Lucke auch. Naja, Und ich in glaube, Sachsen von meinem ist Gefühl sie her, noch ich im bin ja kein Parlament. AfD-Mitglied, aber von meinem Gefühl her hat Petri weniger Unterstützung als Lucke damals, und weniger Anhänger auch als Lucke damals. Also wird sie sogar noch schneller als Lucke in der Versenkung verschwinden, falls sie nicht im Parlament bleibt. Okay, Leo, soll ich die Frage nochmal wiederholen? Also quasi, wann wird Petri genauso in der Versenkung verschwinden wie Lucke und kann sie der AfD noch gefährlich werden? Ja, nein. Alles klar, sehr kurz, sehr knapp. Gustavo, magst du uns abschließen? Ja, also ich denke, dass Petri auf keinen Fall der AfD gefährlich werden kann. Sie wird dann auch zerrieben werden zwischen Union und AfD. Und das heißt also, sie wird an den Verhältnissen nichts ändern. Alles klar, gut. Dann, Leute, erstmal vielen Dank an unsere Gäste, vielen Dank Johannes, vielen Dank Wetzold, dass ihr so viel Zeit mitgenommen habt und so viele interessante Beiträge leisten konntet. Danke für die Einladung und ein sehr hochqualitativer Gesprächsrunde. Danke dafür. Vielen Dank, wir fühlen uns geehrt. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und wie gesagt, die Zuschauer können auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, meine Wiki-Welt. Ich habe mich ja hier auch jetzt gebrandet, bin ich ganz stolz drauf, dass ich es noch hingekriegt habe. Wie gesagt, ich mache gesellschaftliche, politische Themen und ja, die Smalltalkers waren bei mir auch schon zu Gast. Genau, checkt auf jeden Fall die Channels aller unserer Gäste ab. Die verlinken wir, sobald das Video online ist, nochmal unten. Checkt auf jeden Fall ab. Vielen Dank ich habe gerade gelesen, stellt das online sofort. Ja, werden wir sofort tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit an die mittlerweile auch schon 61 Zuschauer. Wir wünschen euch alle eine wundervolle Nacht und einen schönen Abend und bis demnächst. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.